Ich weiß nicht und kann's nicht wissen. Und doch lebe ich und liebe ich. Teil 3. Professor Snape? Snape dreht sich zu dem Mädchen um, das gerade aus dem Verwandlungsklassenraum aufgetaucht ist. Heute trägt sie einen dünnen Haarkranz aus Baumwürger und einen übergroßen Schal, der mit rosa Kaninchen bedruckt ist. Ich habe eine Frage an Sie, sagt sie feierlich und stemmt die Hände in die Hüften. Ich habe vergessen, Sie gestern zu fragen, und es ist sehr wichtig. Ich werde mein Bestes tun, um zu antworten, sagt er mit einem Nicken. Er weiß, dass sie ihre letzten Besuche damit verbracht hat, mit Gürteltiergalle und Honigwasser zu arbeiten, und er muss zugeben, dass er neugierig ist, wohin diese Forschungsrichtung sie führt. Sind Sie ein Vampir? Snape öffnet den Mund, aber es kommen keine Worte heraus. Seine Hand hebt sich und schiebt sich von selbst nach außen, der Rest von ihm bleibt fassungslos ungläubig. Was? Sein Mund bleibt noch eine Sekunde lang offen stehen, bevor er heftig in Richtung der hell erleuchteten Fenster gestikuliert. Miss Lovegood, ich stehe gerade in der Sonne. Sie verengt die Augen, als wäre das keine zufriedenstellende Antwort, und sein Mund verengt sich zu einer Linie der Verärgerung. Nein, sagt er, das bin ich nicht. Murmelt sie vor sich hin und ihre Hand wandert zu ihrem Kinn. Also das ist interessant. Ich danke Ihnen. Sie dreht sich um und geht weg, während Snape sich erwartungsvoll umschaut, die Augenbrauen hochgezogen und eine ungläubige Hand an den Kopf gelegt, auf der Suche nach irgendeinem Vorübergehenden, der ihm bestätigt, dass dieses Mädchen zweifelsohne seltsam ist. Es ist ein kalter Sonntagmorgen und es ist still in den Korridoren von Hogwarts. Die Welt, so scheint es, ist eingefroren. Der Blick aus den Fenstern zeigt eine Landschaft, die unter Eis- und Schneeschicht begraben ist. Trotz Snapes allgemeinem Hang zur Selbstvernachlässigung drängt er seinen wärmsten Umhang und hat sich einen alten, ausfransenden Schal um den Hals geschlungen. Irgendwo auf dem Korridor ertönt eine leise Stimme und Snape ist überrascht, dass überhaupt ein Schüler an einem solchen Morgen die Gemeinschaftsräume verlässt. Ob die Stimme ihm nun bekannt vorkommt oder nicht, er folgt dem Geräusch und hält inne, als es am lautesten ist. Expecto Patronum, kommt eine leise, aber zweifelsohne feste Stimme aus dem Inneren des Zaubereiklassenzimmers. Expecto Patronum! Snape spürt ein Kribbeln von Magie in seinem Nacken und öffnet die Tür, um Miss Lovegood in babyblauem Umhang und in einem Wirbel aus silbernem Licht zu erblicken. Aus dem Wirbel springt die Gestalt eines lebhaften Hasen, groß und schlank, und er tänzelt um das Mädchen herum, während sie lacht. Sie sieht aus wie eine Art glitzernde Winterfee, denkt er. Sie dreht sich um und sieht ihn in der Türe stehen, und obwohl sie aufhört, sich zu drehen, sieht sie nicht sonderlich erschrocken aus. »Guten Morgen, Professor«, grüßt sie ihn. »Ich hoffe, Sie wissen, dass Professor Umbridge die Anwendung von Magie außerhalb des Unterrichts verboten hat«, sagt er gleichmütig. Er blinzelt den Hasen an, der mit dem Schwanz wackelt und versucht, Miss Lovegood zum Spielen zu verführen. »Und besonders diesen Zauber, glaube ich.« »Ah!« Miss Lovegood senkt ihren Zauberstab nicht und beobachtet aufmerksam ihren Patronus. Ohne den Blick von ihm abzuwenden, fragt sie, »Welches Tier ist Ihr Patronus, Professor?« Er kann nicht verhindern, dass sich seine Augenbrauen heben und sein Mund einen Spalt breit offen steht. »Das ist...« Er hält inne. Dann fährt er mit einem ernsten Stirnrunzeln fort. »Das ist eine sehr persönliche Frage, Miss Lovegood.« »Ist es das?« Sie scheint sich mehr selbst zu fragen als ihn und runzelt die Stirn, während sie weiter den Silberhasen beobachtet, der an ihren Fingern knabbert. Für einen Moment zieht eine Wolke der Traurigkeit über ihr Gesicht und sie gibt ein kleines Räuspern von sich, als sich die Kreatur durch ihre Fingerspitzen auflöst und verschwindet. »Oh, es tut mir leid. Ich schätze, Sie haben recht. So hatte ich das noch gar nicht gesehen.« Falls Snape wütend gewesen sein sollte, verbannt der melancholische Ton ihrer Stimme jede Spur davon aus seinen Gedanken. Sie stehen einige Sekunden lang schweigend da, während Miss Lovegood auf ihre leere Hand starrt, aber als sie wieder aufblickt, um zu sprechen, ist die Heiterkeit in ihre Stimme zurückgekehrt. »Ich habe noch eine Frage zu einem Zaubertrank.« Sie wartet, bis er nickt, bevor sie fortfährt. Ich möchte lernen, wie man einen blutauffrischenden Trank herstellt, aber das ist sehr schwierig und ich habe mich gefragt, ob Sie es mir beibringen würden. Sie verneigt sich ein wenig respektvoll vor ihm. Bitte, wenn Sie Zeit haben. Ich glaube, Blutauffrischer stehen auf der langen Liste der Zaubertränke, die zu unterrichten mir Professor Umbridge verboten hat, beginnt er. Aber ich glaube, sie wird heute Abend Professor Vector beaufsichtigen und... Er zuckt mit den Schultern und begegnet ihrem Blick. Ich halte nicht viel von ihrer Liste. Also nach dem Essen? Fragt sie und sieht dabei ganz erfreut aus. Essen Sie schnell. Es dauert mehrere Stunden und Sie sollten nach der Nachtruhe nicht mehr draußen sein. Er wendet sich zum Gehen, aber etwas nagt im Hinterkopf. Er dreht sich noch einmal kurz um. Gibt es einen Grund, warum Sie gerade diesen Trank brauchen, Miss Lovegood? Nein, Sir. Ich dachte nur, es wäre gut, das zu wissen. Snape spürt, dass sie ihn aus irgendeinem Grund anlügt, aber er bezweifelt, dass ihre Absichten bösartig sind, und so lässt er die Sache vorerst ruhen. Als Miss Lovegood an diesem Abend eintrifft, hat Snape seinen Arbeitsplatz an einer der Schülerbänke eingerichtet und sie braucht nicht aufgefordert zu werden, ihre Sachen neben ihm abzustellen. »Guten Abend, Professor«, sagt sie, während sie ihren Kessel auf den Tisch hebt. Er antwortet nicht, aber er stoppt sie, als sie ein Exemplar von »Fortgeschrittene Heiltränke für die begabte Hexe und den begabten Zauberer« herausnimmt. »Wir werden mein persönliches Exemplar benutzen«, sagt er und deutet auf das Buch, das er bereits zwischen ihnen hingelegt hat. Er schlägt die Seite auf, die er mit einem Lesezeichen versehen hat, und ein strahlendes Lächeln legt sich auf ihr Gesicht, als sie die schwarzen, stacheligen Anmerkungen und Ergänzungen sieht. Er kommentiert es nicht. »Mir ist aufgefallen, dass die Anweisungen, die Sie an die Tafel schreiben, manchmal anders sind als die im Buch.« Snape legt nicht vom Distelpulver auf, das er gerade abmisst. »Dachten Sie, Sie wären die Einzige, die glaubt, es besser machen zu können als das Lehrbuch?« Ihm entgeht nicht, wie sie einen kleinen Atemzug ausstößt, der verdächtig nach Lachen klingt. Sie arbeiten ein paar Minuten lang schweigend, während Snape ihre Zutaten arrangiert, obwohl er sie gelegentlich aus dem Augenwinkel beobachtet. Akribisch bereitet sie ihr Schneidebrett vor, ihre Messlöffel, ihre Waage. Die meisten Schüler machen sich nicht die Mühe, Tücher bereitzuhalten, um ihre Geräte zwischen den Arbeitsgängen zu säubern, aber sie bewahrt ein Dreierpack auf, das nur wenig ergraut und mit einer violetten Stickerei am Rand versehen ist. Mit einem leisen »Danke« greift sie nach den Zutaten, die er ihr reicht, und wirft einen Blick auf seinen Arbeitsplatz, um die Anordnung zu kopieren, die er vorbereitet hat. »Ich sehe sie nicht mehr so oft wie früher«, sagt Snape unvermittelt. Ihm fällt ein, dass dies vielleicht das erste Mal ist, dass er ein so zwangloses Gespräch mit einer Schülerin beginnt, von abfälligen Bemerkungen oder Erkundigungen über nicht erledigte Hausaufgaben einmal abgesehen. Es ist nur so, dass er sie mittlerweile nur noch ein- oder zweimal pro Woche nach dem Unterricht sieht, und er fragt sich ernsthaft, warum. Gleichzeitig weiß er, dass es Zeitverschwendung ist, die Frage in einem übermäßig mürrischen Spott zu verpacken, und so begnügt er sich damit, vage desinteressiert zu klingen. »Ich lerne jetzt mit Ginny Weasley. Ich weiß, Sie mögen die Gryffindors nicht, aber sie ist sehr nett.« Snape hat die beiden zusammen gesehen, und obwohl er sicherlich einen leichten Anflug von Verärgerung darüber verspürt, dass er sich mit einem Gryffindor zusammengetan hat, noch dazu mit einem Weasley, ist er überrascht, wie sie seine Meinung zu diesem Thema überhaupt in Betracht sieht. »Ich kann nicht erkennen, inwiefern meine Meinung über das Haus Gryffindor relevant sein sollte.« »Ich wollte nur nicht, dass Sie etwas Schlechtes über sie denken, denn sie ist...« Miss Lovegood lächelt traurig in ihren Kessel hinein. »Sie ist nett zu mir.« Es ist offensichtlich, dass sich Snape bei dieser Art von persönlicher Offenbarung unwohl fühlt, und er ist sich nicht sicher, warum sie ihm das erzählt oder was sie von ihm erwartet, wie er mit dieser Information umgehen soll. Er stößt ein unbeholfenes aus und streicht sich mit einer seltenen Geste der Verunsicherung die Haare hinter das Ohr. »Ich bin froh, das zu hören«, sagt er schließlich. Als ob Miss Lovegood spürt, dass sich Snape für den Augenblick mit genug ungewollten Gefühlen belastet, nickt sie knapp und sagt, »Ich bin jetzt bereit anzufangen.« Snape räuspert sich. »Ja, natürlich.« Er greift nach seinem Silbermesser. Wir werden zuerst die Pfeilwurzeln spalten. Sie sind schwer zu beschaffen, es sei denn, man ist in einem medizinischen Beruf tätig. Seien Sie also vorsichtig. Obwohl der Zaubertrank in einem Arbeitsgang hergestellt werden kann, ist er doch recht arbeitsintensiv. Sie arbeiten fast 3 Stunden lang, obwohl Snape kaum bemerkt, wie die Zeit vergeht. Er erklärt, warum er welche Änderungen vorgenommen hat und löchert das Mädchen mit Fragen. Wissen Sie, warum wir nach dem Nachtschatten die Benediktendistel hinzufügen? Um das Gift zu neutralisieren und umzukehren. Sehr gut. Und er ist erfreut über die Mühe, die sie sich gibt. Er schwenkt seinen Zauberstab über den Kessel und Miss Lovegood hält ihn auf. Warten Sie bitte, könnte ich das noch einmal sehen? Und er wiederholt die Geste noch 2-mal, bevor sie ihn sorgfältig kopiert. Das Mädchen versucht aufrichtig zu lernen und Snape muss zugeben, dass dies einer der wenigen Male ist, in denen es ihm wirklich Spaß macht, Lehrer zu sein. Es ist seltsam erfüllend und er ist sich nicht sicher, ob es zufriedenstellender ist, als Neville Longbottom herauszufordern oder ob es einfach eine bessere Art der Erfüllung ist. Sie warten darauf, dass der Zaubertrank einen zarten Blauton annimmt, als Miss Lovegood fragt, »Wäre es möglich, ein paar Zutaten aus dem Vorratsschrank zu nehmen? Ich dachte, ich würde gerne noch ein paar Fläschchen zubereiten.« Snape sieht zu ihr hinüber und das nagende Gefühl von heute Morgen kehrt zurück. Irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht, weil Miss Lovegood normalerweise so offen ist. Diskretion gehört nicht gerade zu ihrem Wortschatz. Er streift sie mit einem Hauch von Legilimens, liest mehr ihre Aura als ihren Verstand, und er ist sich sicher, dass es etwas gibt, das sie ihm verheimlicht. Als er spricht, ist klar, dass er verärgert ist. »Sie haben nicht vor, noch ein paar Fläschchen zuzubereiten, Miss Lovegood. Lügen Sie mich nicht an!« Sie sieht zu ihm auf, begegnet seinem Blick und blickt dann schuldbewusst auf ihr Schneidebrett hinunter. »Ich wollte ein paar meiner Freunde unterrichten«, sagt sie leise. Snape spürt, dass dies immer noch nicht die ganze Wahrheit ist und das lässt in seinem Kopf etwas einrasten. Miss Lovegood wäre wohl kaum in der Lage, den Patronuszauber einfach durch das Lesen eines Buches zu erlernen. Und ihr Interesse an ausdrücklich verbotenen Zaubersprüchen und Tränken riecht nach einer besonderen Art edler Aufmüpfigkeit. Was Miss Lovegood ihm verschweigt, ist, dass sich einige Schüler heimlich versammeln, um sich gegenseitig Nachhilfestunden zu geben, um Umbridge lächerliche Entschuldigung für einen Unterricht zu ersetzen. Und er würde sicherlich ein paar Galeonen darauf verwetten, wer dafür verantwortlich ist. Doch es passt ganz und gar nicht zu Miss Lovegood zu lügen, und so bezweifelt er, dass es ihre eigene Entscheidung ist. »Mehr dürfen Sie nicht sagen, habe ich recht?« Miss Lovegood nickt und sieht leicht verlegen aus. »Obwohl ich nebenbei anmerken könnte, dass Mr. Potter besonders geschickt im Umgang mit dem Patronuszauber ist und hypothetisch in der Lage wäre, ihn einer Gruppe von Gleichaltrigen beizubringen.« Er sieht zu ihr hinunter und die leicht hochgezogene Augenbraue zeigt, dass er ihr nicht böse ist. »Hypothetisch.« Miss Lovegood lächelt verlegen und schaut weg, was seine Theorie bestätigt. »Es ist ärgerlich«, denkt er. Aber das ist wahrscheinlich eines der weniger problematischen Dinge, die Potter zustande gebracht hat. Auf jeden Fall wird Dumbledore an dieser kleinen Entwicklung besonders interessiert sein. »Ich werde meine Anweisungen kopieren und ein kleines Päckchen mit Zutaten für Sie zusammenstellen. Aber den Rest müssen Ihre Freunde selbst besorgen. Im Gegensatz zu Potter kann ich nicht mit Geld um mich werfen.« »Ich danke Ihnen, Sir.« Der Trank muss sich ein paar Minuten absetzen, bevor wir ihn in die Flasche füllen. Ich habe noch etwas, das Sie Ihren Freunden zeigen können, aber nur, solange Sie mir versichern, dass Sie nicht verraten, dass die Informationen von mir stammen. Das würde ich gerne. Sie arbeiten weiter und wie versprochen greift Snape in seinen Mantel, als es Zeit für den Trank ist, sich abzusetzen. Dort befindet sich ein alter, abgenutzter Lederbeutel, der an seinem Gürtel befestigt ist, und er zieht ihn ab, bevor er ihn auf den Tisch legt und öffnet. Darin befinden sich 5 Fläschchen, die er vor Miss Lovegood stellt, und sie sieht ihn um Erlaubnis bittend an, bevor sie sie in die Hand nimmt, um sie zu untersuchen. »Viele Meister der Zaubertränke haben ein solches Set bei sich«, beginnt Snape. »Vor allem während des Krieges, aber sie sind immer praktisch. Wie Sie sehen können, ist der Blutauffrischungstrank einer der Tränke, die ich aufbewahre. Das, Er deutet auf die Phiole, die Miss Lovegood gerade in die Hand genommen hat. Ist ein Beruhigungstrank. Im Gegensatz zum Friedenstrank, der für allgemeine Angstzustände gedacht ist, ist der Beruhigungstrank für akute Schocks und Traumata gedacht. Das Grüne ist Besoir Antigift. Ich bin sicher, das muss ich nicht erklären. Und das Klare ist Diptam-Essenz, was ebenfalls selbsterklärend ist. Ich nehme an, Sie könnten es durch Motlab-Essenz ersetzen, aber ich denke, Diptam ist leichter zu finden und vielseitiger in seiner Verwendbarkeit. Das Letzte ist ein Ausdauertrank. Das ist mehr oder weniger eine Lösung von Rosenwurz, sagt Miss Lovegood. Davon gibt es eine Menge draußen beim Steinkreis. Ja, das stimmt. Haben Sie schon mal eines davon gebraucht? Snape hält inne. Ein paar Mal, sagt er leise. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu tragen. Sind das Reinigungstücher? Ein paar Ersatztaschentücher. Er holt sie aus der Tasche, froh, das Thema gewechselt zu haben. Ich benutze sie, um Zutaten zu sammeln. Alle Materialien zu kaufen kann teuer werden und es ist nützlich, ein paar Kräuter mitnehmen zu können, wenn ich sie sehe, während ich auf dem Gelände unterwegs bin. Ah, sagt das Mädchen. Ich verstehe. Sie stellt sich auf die Sprossen ihres Hockers und beugt sich über ihren Kessel, der jetzt einen schwachlila Dampf abgibt. Ich glaube, er ist fertig. Snape nickt und greift nach einer Phiole und einem langstieligen Schopflöffel. Sie beenden ihre Arbeit schweigend, füllen ihre Tränke in je drei Phiolen und machen sich dann an die Arbeit, ihre Kessel, Messer und andere Utensilien zu reinigen. Es fasziniert Snape immer wieder, jemanden, der so sehr zum Tagträumen neigt, mit solcher Präzision und Sorgfalt arbeiten zu sehen. Und er kann nicht umhin, sich an die Ernsthaftigkeit zu erinnern, mit der er früher als Schüler seine eigene Arbeit verrichtete. Etwas, das er vorher nicht bemerkt hat, weckt jedoch sein Interesse und so hält er sie zurück, als sie gerade gehen will. Bevor Sie gehen, Miss Lovegood, muss ich Sie noch etwas fragen. Er deutet auf die geflochtene Kräuterhalskette um den Hals des Mädchens. Ist das Beifuß? Miss Lovegood lächelt strahlend. Ja, die druidischen Seher benutzen es, um ihre psychische Stärke zu erhöhen und ihren Geist von schlechten Auren zu schützen. Das taten sie allerdings, sagt er nachdenklich. Finden Sie, dass es Ihnen hilft? Oh ja, auf jeden Fall. Ah. Obwohl die beiden weder das Thema des Tränkebeutels noch das des Beifußes erneut anschneiden, beginnt Snape, Beifuß in seine spezielle Teemischung zu geben und Miss Lovegood beginnt, ein kleines rosa Täschchen an ihrer Seite zu tragen. Wie immer weiß er nicht, was er von all dem halten soll. Das ist so eine Sache mit Luna Lovegood. Snape war schon immer mit einer bestimmten Art von Emotionen vertraut. Wut kennt er gut und Frustration und eine akute Einsamkeit, die sich als noch tiefere Bitterkeit manifestiert. Er kennt Schuldgefühle und Trauer und er weicht nicht davon ab. Überflüssige Gefühle sind in seinem Beruf besonders gefährlich und er achtet darauf, sich einzuschränken und etwas aufrechtzuerhalten, was man nur als ein konstantes emotionales Grundrauschen beschreiben kann. Zorn und Bitterkeit bilden eine schützende Barriere um ihn herum und selbst die Kraft des mächtigsten Zauberers der Welt kann sie nicht durchdringen. Er findet einen seltsamen Trost in diesem engen Spektrum von Gefühlen, in diesem vermeintlichen Schutz. Diese benennbaren, wahrnehmbaren Dinge sind schließlich leicht zu manipulieren und zu kanalisieren und es beruhigt ihn zu wissen, dass es wenigstens etwas an ihm und in seinem Leben gibt, das er kontrollieren kann. Aber Miss Lovegood, durch die unbeugsame Macht ihres Wesens oder vielleicht durch die seltsame und umständliche Ähnlichkeit, die sie mit ihm in seiner Jugend hat, zwingt ihn, von diesen Dingen abzuweichen. Er verbringt wenig Zeit damit, seine eigenen Gefühle oder seine Psyche zu untersuchen. Aber wenn er diese abgelegenen Emotionen wahrnimmt, betrachtet er sie nur als Gefühle, ohne Namen oder Kategorie. Er fühlt. Ja. Er ist ein emotionales Wesen, ganz sicher, aber er ist sich bewusst, dass er nicht versteht, was genau es ist, das er fühlt. Seltsamerweise lässt Miss Lovegood ihm keine andere Wahl, als diese nebulösen und unbestimmten Empfindungen zu untersuchen. All diese Gedanken schießen Snape eines Morgens im Krankenflügel durch den Kopf, als er sich gerade um einige äußerst unschöne, tentakelförmige Verbrennungen von Ronald Weasley gekümmert hat. Idiotische Gryffindors, denkt er sich mit einem Zungenschnalzen und betrachtet den Raum im frühen Licht der Morgendämmerung. Dann, als wäre sie gerade erst in einem Lichtstrahl am anderen Ende der Halle aufgetaucht, bemerkt Snape keine geringere als Miss Lovegood, die auf einem Hocker sitzt, ihre rosafarbene Handtasche geöffnet an ihrer Seite. Während sie sich mit einem lilafarbenen Taschentuch über die Schnittwunden tupft, die sich über die linke Gesichtshälfte ausstrecken. Sie sieht ihn an und ihr übliches Lächeln bricht in ein überlegenes Grinsen aus, bevor es sie zu schmerzen scheint und sie sich das Taschentuch wieder an die Wange hält. Er geht zu ihr, immer noch überrascht, und er kann den schwachen Duft von Diptam in der Luft wahrnehmen. »Hat Madame Pomfrey nicht nach Ihnen gesehen?« fragt er unschlüssig. »Oh, ich habe ihr gesagt, sie soll sich erst um Ginny kümmern. Mir geht es ganz gut.« Er zückt wieder seinen Zauberstab, aber er stellt fest, dass die Worte, die er sagen will, ihm fremd sind. So etwas wie »Brauchen Sie Hilfe?« oder »Darf ich mir das mal näher ansehen?« oder »Das kann ich für Sie in Ordnung bringen.« Das sind Dinge, die er tut, sicher. Aber selten ist er in der Situation, danach zu fragen. Und nie ist da so eine Bedeutsamkeit bei der Frage. »Ich glaube, Madame Pomfrey wird eine Weile brauchen«, sagt sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Können Sie mir stattdessen helfen?« Er nickt und zieht sich einen Hocker heran, nimmt das mit Diptam befleckte Taschentuch entgegen, als sie es ihm reicht. Ohne sie zu berühren, macht er eine Geste nach oben, damit sie ihr Kinn leicht anhebt, und dann macht er sich an die Arbeit. Es gibt ein blaues Leuchten, und der Gesang, der von ihm ausgeht, ist weniger ein Zauberspruch, als vielmehr ein Ausströmen von Magie, ein melodisches Gebet an etwas Größeres als ihn selbst. »Lass dies geheilt sein. Lass dies geheilt sein.« Miss Lovegood, obwohl sie sich nicht bewegt, sieht erschrocken aus und starrt ihn mehrere Sekunden aus dem Augenwinkel an. Sie studiert ihn. Die Räder ihres Verstandes drehen sich eindeutig, aber dann schließt sie die Augen und die Konzentration schwindet aus ihrem Gesicht. Ihr Ausdruck bleibt ruhig und zufrieden. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen, während sie ihm zuhört. Es ist dunkle Magie in den Wunden und er wirkt mehrere Minuten lang den Zauber, pausiert, um die Rückstände von ihrem Gesicht zu wischen, und macht dann weiter. Schließlich heilen die Wunden und die Vernarbungen füllen sich auf, so dass ihre Haut rosa und spröde, aber unversehrt bleibt. »Danke«, sagt Miss Lovegood. »Dieser Zauber ist sehr schön.« Selbst nach all dieser Zeit schafft Miss Lovegood es immer noch, Dinge zu sagen, für die ihm die Worte fehlen. Er zuckt mit den Schultern. »Das waren ein paar üble Schnitte.« Miss Lovegood stößt einen leichten Lachanfall aus. »Ach, das war gar nichts. Sie hätten den anderen Kerl sehen sollen.« Das breite, fast schon verschlagene Grinsen von vorhin kehrt in ihr Gesicht zurück, und sie springt mit einem strahlenden »Ich geh mal nachsehen, ob es Harry gut geht. Er sah sehr traurig aus, als ich ihn zuletzt gesehen habe« auf. Sie huscht aus dem Krankenflügel und lässt Snape dort sitzen, der sich wie so oft seltsam fühlt. Er kann nicht anders, als zu versuchen, die genaue Natur des Gefühls zu erkennen, das in seiner Magengrube aufsteigt. Stolz, vielleicht. Respekt, Erleichterung. Er schürzt die Lippen. Die Ungewissheit zwingt ihn, missmutig auf die Steinplatten zu seinen Füßen hinunterzuschauen, und er beschließt, dass er erfreut ist, dass sie relativ unversehrt ist und auch beeindruckt von ihrer offensichtlichen Kompetenz im Kampf. Die Kombination aus beidem grenzt gefährlich an eine vage Zuneigung, und er stellt erschrocken fest, dass ihm dieses Gefühl bereits vertraut ist. Und er korrigiert sich für eine weitere Fehleinschätzung und muss einräumen, dass Luna Lovegood tatsächlich weiß, wie man sich wehrt. Es ist Anfang September und das Einzige, was Snape beschäftigt, ist das Bild einer entstellten, geschwarzten Hand. Er kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er wütend oder verängstigt ist oder eine unbeständige Mischung aus beidem. Aber als er sich an eine der Säulen im Innenhof des Verwandlungstraktes lehnt, verspürt er zum ersten Mal seit vielen Jahren den Wunsch nach einer Zigarette. Er schließt für einen Moment die Augen und atmet tief die kühle Herbstluft ein, deren Frische ihn beruhigt und zentriert. Es ist nicht der heiße Rauch, nach dem er sich sehnt, aber er erfüllt seinen Zweck gut genug. Als er die Augen wieder öffnet, sieht er in seiner Peripherie einen Farblitz, der vorher nicht da war. Miss Lovegood steht etwa 20 Meter rechts von ihm, und als er neugierig zu ihr hinüberschaut, setzt sie die ausgefallenste Brille auf, die er in seinem Leben je gesehen hat. Sie ist leuchtend pink, hat ein breitflügeliges Gestell und lila getönte Gläser. Doch Snape findet sie nicht annähernd so seltsam wie den Ausdruck auf dem Gesicht des Mädchens. Sie studiert ihn wie einen besonders komplizierten Zaubertrank, bevor sie die Brille von der Nase nimmt, ihn erneut studiert und dann wieder aufsetzt, als wolle sie die eine oder andere Beobachtung bestätigen. Sie wiederholt diese Bewegung noch zweimal, während Snape wie erstarrt dasteht, und dann nickt sie zufrieden, als hätte sie etwas aus ihrem kleinen Experiment gelernt. Das Mädchen dreht sich um und geht geistesabwesend davon. Die prüfende Bedächtigkeit ihrer Haltung ist mit einem Mal verschwunden. Es dauert einige Augenblicke, bis Snape einen tiefen Atemzug ausstößt, den er anscheinend unterdrückt hatte. Er kann nicht anders, als sich zu fragen, ob das Mädchen tatsächlich etwas gesehen hat, das an ihm hing, oder ob sie einfach nur seltsam war, wie immer. Und die Frage plagt ihn noch einige Tage lang. Es ist nicht so, dass Snape auf Slughorns Party sein möchte. Zumindest hätte er eigentlich aus Protest ablehnen müssen, schließlich war er als Schüler nie eingeladen gewesen. Das wäre ein zu großes politisches Statement gewesen, denkt er nüchtern. Er trägt seinen besten Mantel. Seinen besten insofern, als er deutlich weniger ausgeblichen ist und die Säume der Ärmel weder verschlissen noch fleckig sind. Bis jetzt hat er ein paar interessante Informationsfetzen aufgeschnappt, die er sicher an Dumbledore weitergeben wird, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Aber das ist nicht sein einziges Ziel an diesem Abend. Er starrt auf eine große Karaffe Merlot und überlegt, ob er sich selbst bedienen sollte, wenn er nicht so sehr damit beschäftigt wäre, nach Draco Malfoy Ausschau zu halten, von dem er hofft, dass er keinen Überraschungsauftritt haben wird oder irgendetwas völlig Unsinniges tut. Obwohl ihn dieser Gedanke nur einen Augenblick lang ablenkt, ist es gerade genug Zeit für Slughorn, ihn mit einem Arm um die Schulter zu einem herzhaften »Oho« zu überraschen. Snape findet sich im überraschend kräftigen Blick des Zaubertränkeprofessors wieder und dreht sich um, und niemand Geringeren als dem Jungen, der überlebt hat, selbst gegenüberzustehen. Miss Lovegood steht neben ihm, gekleidet in ein Kleid, das entfernt an ein silbernes Weihnachtslametta erinnert, aber er hat nicht viel Hoffnung, dass sie die Situation großartig verbessern wird. »Ich sprach gerade von Harrys außergewöhnlicher Begabung für Zaubertränke«, tönt Slughorn. »Er ist ein Naturtalent!« »Tatsächlich«, murmelt Snape. Es klingt so wenig begeistert wie nur irgendwie möglich. »Was waren nun mal die anderen Fächer, die Sie belegt haben, Harry?« Snape hört zu, als Potter die Liste seiner Kurse aufzählt. Verachtung kräuselt sich in seiner Magengrube und er schenkt ihm ein kaltes, freudloses Lächeln, als er fertig ist. »Kurz«, höhnt er, »all die Fächer, die bei einem Auroren vorausgesetzt werden.« Ja, mit seinen 17 Jahren ist Potter fast so groß wie Snape, und er sieht ihm direkt in die Augen und verschränkt die Arme auf eine Weise, die Snape besonders selbstgefällig vorkommt. Das will ich auch werden. Ich glaube nicht, dass es für Sie einen Platz im Aurorenbüro gibt, Mr. Potter. Oh, Sie haben recht, Professor, unterbricht ihn Miss Lovegood und lächelt ihn strahlend an. Er stockt. Ihr Lächeln ist geradezu entwaffnend und der eisige Spott fällt fast von selbst ab. Gleichzeitig ist er vor allem durch ihr Einverständnis verwirrt, so dass er sein Kinn leicht anhebt und sie zum Weitermachen auffordert. Sie fährt fort. »Die Auroren sind Teil der Rotfang-Verschwörung. Ich dachte, das wüssten sie alle. Sie arbeiten im Zaubereiministerium, um es von innen heraus zu Fall zu bringen und verbänden dabei eine Kombination aus schwarzer Magie und Zahnfleischentzündungen.« Potter stößt ein lautes Schnauben aus und verschwindet lachend mit seinem Butterbier. Obwohl er weiß, dass es nicht Miss Lovegoods Absicht war, kommt sich Snape plötzlich sehr dumm vor. Doch zum ersten Mal, seit er sich erinnern kann, wird diese Empfindung nicht von einem Gefühl des Selbsthasses oder der beißenden Unzulänglichkeiten begleitet. Ihre Bemerkung über Potters Berufswahl ist genauso bemerkenswert absurd wie seine eigene. und als er seinen Blick von den glucksenden Gryffindor wieder zu Miss Lovegood wendet, sieht er, dass ihr Lächeln von einer seltsamen Weisheit und vom Verstehen erfüllt ist. Ein Hauch von Lachen kitzelt in seiner Kehle, nur ganz leicht, und er fragt sich, ob er den Drang hat, über sich selbst, über sie oder über sie beide zu lachen. Snape lächelt sie nicht an, aber die angespannten Falten in seinem Gesicht lockern sich ein wenig und in seinen Augen liegt ein Hauch von warmer Belustigung. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Mund öffnet, um auch nur ein winziges Fitzelchen dieser Stimmung zu vermitteln, aber er wird von Draco Malfoy unterbrochen, der wenig überraschend etwas völlig Unsinniges tut. Snape geht wie in einem Rausch durch das Schloss. Das tut er ziemlich oft, jetzt, wo er weiß, was er tun muss. Und er nutzt die Zeit, um sich vorzubereiten. Du bist leer, sagt er immer wieder zu sich selbst. Du bist leer, du bist leer. Er wandert schweigend durch die kalten Gänge mit den vereisten Fenstern, die Treppen hinunter, die sich wie Arterien durch das tickende Innere des Uhrturms schlängeln. Er hat herausgefunden, dass der Hof des Uhrenturms ein guter Ort für Meditation ist. Etwas an dem gleichmäßigen Klang der Uhr und der hallenden Zisterne beruhigt ihn. Die Zisterne ist leer und sein Herz ist nichts weiter als eine tickende Uhr. Der Hof ist ebenfalls leer und er steht dort eine ganze Weile in seiner Einsamkeit. Atmet nur, fühlt nichts. Schließlich will er sich umdrehen, als ihn ein Farbspritzer aus seiner Trance reißt und er auf eine vertraute, rosafarbene Brille liegt, die von Efeu verdeckt wird, das über die Pflastersteine rankt. Er bückt sich, streicht das Laub beiseite und hebt den besagten Gegenstand auf. Tatsächlich handelt es sich um Miss Lovegoods seltsame Brille. Allerdings ist der linke Bügel entzwei gebrochen und beide Gläser sind gesprungen. Er blickt nach oben zum offenen Balkon an der Spitze des Turms und hat eine Vermutung, was passiert sein könnte. Er seufzt. Das Gefühl kehrt langsam zu ihm zurück, als käme er aus der Kälte herein, und er nimmt seinen Zauberstab heraus und fährt mit der Spitze über den gebrochenen Bügel in seine Handfläche. Es fügt sich mit einem scharfen Klicken wieder zusammen, bevor sein nächster Zauber die Länge der violetten Frakturen abfährt, und mit einem weiteren Klicken sind auch sie geflickt. Er beginnt, sich wieder einigermaßen menschlich zu fühlen. Die Uhr läutet die Mittagszeit ein und gibt dem stillen, leeren Vakuum endlich einen Anschein von Zeit und Leben. Snape steckt die Brille ein, bevor er die Turmtreppe hinaufsteigt und sich auf den Weg zurück in das warme Herz des Schlosses macht. Die summenden Gänge begrüßen ihn dort in der Welt der Lebenden, obwohl es einige Minuten dauert, bis er das Gefühl hat, wieder dorthin zu gehören. Er hält kurz im Lehrerzimmer an, um seinen Posteingang zu überprüfen. Er ist ziemlich sicher, dass Minerva den Terminplan der Lehrerkonferenz für den nächsten Monat herausgegeben hat. Und tatsächlich, als er in sein Postfach späht, wartet der akribisch kopierte Plan auf ihn. Er zieht ihn heraus, begutachtet ihn und legt ihn vor sich ab. Er holt Miss Lovegoods Brille heraus und will sie in das Fach von Filius legen, als etwas Seltsames passiert. Ein starkes Gefühl überkommt ihn und das Bild von Miss Lovegoods verwirrtem Gesichtsausdruck taucht wie ein Foto in seinem Kopf auf. Ihre Augen blinzeln, während sie ihn studiert. Er hält inne, einen Moment lang überwältigt, und es ist die Stärke dieser besonderen Neugierde, die ihn dazu bringt, die Brille langsam zu öffnen. Er betrachtet die violetten Gläser, dann hebt er sie fast nervös zu seinem Gesicht und setzt sie auf seine Nase. Er nimmt einen tiefen Atemzug. Zunächst ist alles in einem dumpfen Violettton gehalten. Er schaut sich im Lehrerzimmer um, halb in der Erwartung, Schlickschlupfe aus den Schränken herausquellen zu sehen oder Nagel, die sich unter dem Tisch verstecken. Er erwartet fast, die seltsame alternative Realität zu sehen, in der Miss Lovegood manchmal zu leben scheint. Aber sie zeigt ihm nicht mehr als das, was eine normale Brille tun würde, außer vielleicht einen seltsamen Schimmer, der zweifellos der Effekt des Lichts ist, das durch die farbigen Gläser fällt. Snape ist fast enttäuscht, aber dann besinnt er sich wieder auf den Besitzer der Brille. Langsam, sehr zögerlich, versucht er, die Leere und die Wut und den Schmerz und das Wissen um das, was kommen wird, loszulassen. Er klärt seinen Geist, aber nicht auf die Art, wie er es auf einem seiner stillen Spaziergänge tut. Dies ist eher eine Offenheit als eine Leere, und sie bittet darum, gefüllt zu werden. Es ist eines der schwersten Dinge, die Snape je getan hat. Es widerspricht allem, was er je zu tun versucht hat. Aber die Macht von Miss Lovegoods Wesen und der Wunsch, sie zu verstehen, zwingen ihn dazu, und so steht er auf und versucht wirklich zu sehen und erlaubt der Brille, ihm zu zeigen, was sie will. Er atmet. Er atmet. Er sieht nichts, doch bald spürt er etwas. Die Luft wird schwer. Kein physisches Gewicht, aber eine gewisse Wirkung, wie diese Ahnung, die einem nonverbalen Zauber vorausgeht. Oder die Empfindung eines verblassenden Traums, der einem am Morgen nachhängt, an den man sich aber nicht mehr erinnern kann. Sie existiert getrennt vom Bereich der Sprache. Sie braucht sie nicht, würde durch sie verunreinigt werden. Die Luft hat Bedeutung, sie hängt wie Staub im Licht und er weiß nicht, was er fühlt, und darin scheint mehr Wahrheit zu liegen als im Wissen. Vielleicht hört er sogar Musik, den Gesang, den man genau in dem Moment zu hören glaubt, wenn die Sonne in der Morgendämmerung wie eine Flamme über den Horizont steigt. Oder das Summen, das frischer Zuckerrohr macht, wenn er in der Abenddämmerung bereit ist, geerntet zu werden. Es ist der Gesang, den man zu hören glaubt, wenn man in den Nachthimmel blickt und sich in der Weite der funkelnden Sternenlandschaft verliert, bevor man erkennt, dass dies die Sterne sind, unter denen man geboren wurde, und die zu einem sprechen. Denn genau darum geht es. Das ist der Punkt. Diese geheimnisvolle Magie, diese unbeschreibliche Essenz der Sinnhaftigkeit ist alles, was existiert. Und er fragt sich, ob die Quelle von Luna Lovegoods Eigenart darin besteht, dass sie versucht, diese geheimnisvolle ursprüngliche Essenz mit Worten zu beschreiben. Plötzlich reißt Snape die Brille von seinem Gesicht und wirft sie mit einem lauten, ohrenbetäubenden Klappern zurück auf den Tisch. Es ist still. Selbst sein eigenes schweres Atmen scheint seltsam gedämpft. Ein vager Kopfschmerz breitet sich an der Wurzel seines Hirnstamms aus, und er fühlt sich plötzlich seines eigenen Seins unbehaglich bewusst, seiner Lunge und seines Herzens und seiner Venen und seiner anderen, weniger greifbaren Teile. Dies ist eine tiefe Magie, eine alte Magie, eine ganz besondere Art von Magie. Er hat sich schon früher darin versucht, in seiner Arbeit mit nonverbalen Zaubersprüchen, in einer Magie, die mehr Gefühl als Worte ist. Für einen Augenblick erinnert sich sein Geist an das Bild von Miss Lovegood, die Augen geschlossen und lächelnd, während sie dem lauscht, was er nur deshalb Vulnera Sanento nennt, weil er es für angebracht hielt, dem Zauber einen zufälligen Namen zu geben. Ein kleines VS in seinen Notizen. Er hört ihre Stimme. Dieser Zauber ist sehr schön, und ihr Verständnis, dass Magie manchmal mehr als nur ein Zauberspruch oder eine Beschwörung ist, dass manchmal auch das Gefühl und die Absicht und der Inhalt der Seele magisch sind. Diese Vision ist nicht so fremd und bahnbrechend, wie Snape zugeben möchte, und er fragt sich mit einem unbestimmten Gefühl, ob die Brille nicht doch daran schuld war. Er fragt sich, ob er und Miss Lovegood doch mehr gemeinsam haben, als er je vermutet hätte. Die Tür hinter ihm öffnet sich. Ein leises, nasales Brummen signalisiert, dass Filius soeben den Raum betreten hat. Doch das Brummen hört offensichtlich auf, als der Zauberkunstprofessor bemerkt, dass Snape dort steht. Er tritt neben ihn und klettert auf den hölzernen Tritthocker, der dort steht, damit er sein Fach erreichen kann, das direkt auf dem Tresen steht und nicht in einem der darüberliegenden Fächer. »Hallo«, grüßt Filius in seiner üblichen Art, das Wort leise, aber auch singend. Ein Hallo, das Snape als Filius Art erscheint, freundlich zu sein, ohne dabei so fröhlich zu sein, dass es Snape auf die besonders empfindlichen Nerven geht. Das scheint das Ende ihres Austauschs zu sein, bis er sieht, wie Filius auf die Brille deutet. »Die gehört Miss Lovegood, nicht wahr?« »Oh«, brummt Snape, als hätte er sie vergessen. »Ich habe sie heute Morgen rumliegen sehen. Das dumme Mädchen kann anscheinend ihre Sachen nicht im Auge behalten.« »Ah ja, ich nehme an, sie hat andere Dinge, die ihren Geist beschäftigen«, sagte er im Plauderton. »Sie und ich hatten gestern ihr Berufsberatungsgespräch und, naja«, Filius fährt jedoch nicht fort, als sei ihm plötzlich eingefallen, dass »gesprächig« und »Snape« im Allgemeinen nicht zusammenpassen. Er scheint erschrocken zu sein, als Snape ihn auffordert, fortzufahren. »Und?« »Oh, ich«, er hält inne, »ich wusste nicht, dass sie das interessiert.« Sie hat sich in meiner Klasse als sehr begabt erwiesen, sagt er ohne zu zögern. Ich frage mich nur, ob sie das Fach weiterverfolgen will. Die Gesellschaft der Tränkemeister hat im Moment erschreckend wenig Frauen. Er hebt eine kritische Augenbraue. Ist das so ungewöhnlich? Nein, sagt Filius schnell. Nein, ganz und gar nicht. Obwohl ich sie nur ungern enttäusche. Sie will die magischen Tierwesen studieren. Tatsächlich. Flitwick lacht ein wenig und zuckt mit den Schultern. Sie hat mir gerade von der Forschungsreise erzählt, die sie machen will, um den schrumpfhörnigen Schnarchhackler in Schweden zu studieren. Den, Snape verzieht das Gesicht, nur zu einem angedeuteten Lächeln. Natürlich will sie das. Und ich nehme an, sie hat ihre Reise bereits geplant. Das hätte sie sicher, aber anscheinend hat sie nicht die Mittel dazu. Ich habe ihr ein paar Ideen für Zuschüsse gegeben, die sie beantragen könnte, aber ohne Miss Lovegood zu nahe treten zu wollen, denke ich, wir wissen, wie das ausgehen wird. Snape gibt ein interessiertes Brummen von sich und schaut wieder auf die Brille, die auf dem Tresen liegt. Er nimmt sie wieder in die Hand, fährt mit dem Daumen an der Unterseite des rechten Gestells entlang und betrachtet sie einige Sekunden lang schweigend. Die seltsame Aura, die sich während seiner Bekanntschaft mit der Brille auf ihn gelegt hat, ist immer noch nicht verflogen. Er fühlt sich immer noch erfüllt von etwas Unermesslichem und Eindrucksvollem. Er fühlt sich seltsam friedlich. »Nun«, sagt er schließlich, »vielleicht hat die Gesellschaft Glück und sie ändert ihre Meinung, bevor sie ihren Abschluss macht.« Flitwick ist die plötzliche Eigenart von Snapes Verhalten nicht entgangen und sein Blick wandert von der ruhigen Miene des Verteidigungsprofessors zu der Brille und wieder zurück. »Ich kann sie Miss Lovegood zurückgeben«, sagt er langsam, als würde er erwarten, dass Snape ablehnt. Und tatsächlich antwortet er, »ich werde sie gleich sehen.« Das ist eine Lüge und Snape weiß nicht, warum er das Bedürfnis hat, dies zu tun. Er steckt die Brille wieder ein, sammelt seine Papiere zusammen und wendet sich wortlos zum Gehen. Er ist auf dem Weg zum Abendessen, als er die verräterische Kaskade aus blondem Haar entdeckt. Miss Lovegood sitzt mit Miss Weasley in einer der Fensternischen, das warme gelbe Lampenlicht ergießt sich über sie und er steht in einiger Entfernung, als er nach ihr ruft. »Miss Lovegood!« Beide Mädchen sehen auf, und die Ravenclaw erhebt sich, als Miss Weasley ihn misstrauisch beäugt. Wie, um sie zu beschwichtigen, zieht er die Brille aus dem Mantel und hält sie vor sich hin, um seine Absichten zu verkünden. Miss Lovegood stößt einen kleinen Schrei der Freude aus und läuft strahlend zu ihm hinüber. »Sie sollten besser auf Ihre Sachen aufpassen, Miss Lovegood.« »Ich weiß.« »Ich wäre sehr enttäuscht, Ihre Zaubertrankausrüstung zerbrochen und herumliegen zu sehen. Das gehört sich nicht für eine Schülerin wie sie.« »Sie war kaputt?« Snape hält inne, überrumpelt. »Natürlich«, denkt er, »wenn Miss Lovegood gesehen hätte, dass jemand ihre Brille vom Uhrenturm heruntergeworfen hat, warum wäre sie dann nicht selbst hinuntergegangen, um sie zu holen?« Bevor er sich eine Antwort zurechtlegen kann, dreht sie sie in ihren Händen und gibt einen zufriedenen Seufzer von sich. »Sie haben sie repariert.« »Habe ich nicht. Er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal bei einer Lüge ertappt wurde.« Er seufzt, nicht ganz unzufrieden. »Ja, ich habe sie repariert.« »Haben Sie sie aufgesetzt?« »Natürlich nicht. Diesmal schwankt er nicht, noch zögert er. Ich würde sehr albern aussehen, meinen Sie nicht auch?« »Ach, albern aussehen macht doch nichts.« Er denkt über diesen Satz nach und versteht vielleicht zum ersten Mal, was für Miss Lovegood wichtig ist, aber die Pause signalisiert ihm, dass dieses Gespräch beendet ist. »Sie und Miss Weasley sollten sich auf den Weg zum Abendessen machen«, sagt er leise. »Ja.« Sie setzt die Brille wieder auf ihr Gesicht, wo sie hingehört. »Danke, Professor.« Sie dreht sich um und geht zurück, wo Miss Weasley auf sie wartet, die Büchertasche in ihrer ausgestreckten Hand. Miss Lovegood nimmt sie an sich und sie beginnen, in Richtung der großen Halle zu gehen. Snape beobachtet sie nur einen Moment lang. »Verlieren Sie sie nicht wieder«, ruft er ihr nach, woraufhin sie sich umdreht, und dann, nach einer kurzen Pause, fügt er hinzu, »Dir ist etwas ganz Besonderes, Miss Lovegood.« Ihm ist dunkel bewusst, dass er eigentlich sagen will, »Sie sind etwas ganz Besonderes, Miss Lovegood.«